Mann, Schimmel, kannst du mal Punk spielen? Wir drei, wir drei, wir kriegen und wir fünf, wir sechs, wir glauben sie, sieben, wir acht, wir neun, wir mal kommt, zehn, wir elf, wir zwölf, wir müssen kommen. Ich bin besorgt, ich kenne nicht mehr. Ein, wir zwei, wir drei, wir sechs und vier, wir fünf, wir sechs, wir glauben sie, sieben, wir acht, wir neun, wir mal kommt, zehn, wir elf, wir zwölf, wir müssen kommen.